Und schon angefangen? Ah ja. Bitte schön. Okay. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie am Unterschenkel und Fuß Schmerzen haben, oder? Ja, seit einem Tag, seit gestern. Seit gestern. Okay. Können Sie diese Schmerzen beschreiben? Stechend, dumpfend? Ja, das ist so wie ein starker Druckschmerz, als ob jemand einen Gürtel um den Unterschenkel schnürt. So. Okay. Verstehe. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala? Wo würden Sie einordnen auf einer Schmerzskala? Schauen Sie mal, 0 ist kein Schmerz, 10 ist wirklich unertragbare Schmerzen. 8. Oh, 8. Okay. Können Sie aushalten bis zum Ende des Gesprächs oder möchten Sie ein Schmerzmittel, Herr Löwenstein? Ich habe schon Schmerzmittel probiert, aber das hat nicht geholfen. Deswegen bin ich jetzt ja auch gekommen zu Ihnen. Aber ich kann es noch aushalten. Das dauert jetzt ja, denke ich, nicht so lange mit dem Gespräch. Ah, okay. Ja, ja. Wir sind gleich durch. Und was haben Sie eingenommen dagegen? Ich habe Paracetamol genommen gestern Abend und heute Morgen noch mal eine Ibuprofen. Aber das hat nicht viel verändert. Ja, okay, verstehe. Herr Löwenstein, haben Sie irgendwelche Farbeveränderungen auf dem Schmerzpunkt bemerkt, wie Rötung oder bläulich? Ich habe den Eindruck, das Bein ist irgendwie etwas so heller, ein bisschen heller fast und auch ziemlich kühl. Ziemlich kühl, haben Sie gesagt, oder? Ja, ja. Ja, okay, verstehe. Und strahlen die Schmerzen irgendwohin aus, Herr Löwenstein? Nee, die sind da im linken Unterschenkel und im Fuß. Nee, ausstrahlen tun die eigentlich nicht. Also da unten sind die hauptsächlich. Unterhalb des Knies beginnen die links bis vorne in die Zehenspitzen. Okay. Auf welche Seite haben Sie gesagt? Entschuldigung, ich konnte nicht notizieren. Linke Seite. Linke Seite, ja. Okay, danke. Herr Löwenstein, haben Sie irgendwelche Auslöser für diese Schmerzen bemerkt? Ja, also ich hatte diese Schmerzen schon so seit ein paar Wochen beim Gehen. Wenn ich gehe, so nach 50 Metern fängt halt der Fuß an zu schmerzen, das Bein, und dann bin ich stehen geblieben, habe gewartet, dann konnte ich wieder weitergehen. Ah, ja. Aber jetzt geht es gar nicht mehr. Jetzt kann ich gar nicht mehr groß gehen. Das tut sich. Okay. Verstehe. Sie können nicht lange Strecke laufen. Das also zuletzt höchstens so 50 Meter. Ja, okay, verstehe. Haben Sie irgendwelche Missempfindungen wie Kribbeln, Taubheitsgefühl auf der Schmerzpunkte oder auf schon so ein bisschen so ein Kribbeln. So ein Kribbeln ist dabei und auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen kraftlos. Aber Hauptsache ist es so ein starker Druckschmerz. Sind die Schmerzen lagerabhängig? Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Beine hochgelagen, verlindern die Schmerzen oder verschlechtern? Habe ich nicht so einen großen Unterschied gemerkt. Okay, ja. Herr Löwenstein, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ja. Ich habe seit 15 Jahren ungefähr hohen Blutdruck. Ja, nehmen Sie was dagegen? Nehme ich ein, ja, Medikament, Moment, das heißt Candesartan ist das. Und vorher hatte ich ein anderes, da kriegte ich aber Husten von. Und dann hat der Arzt das umgestellt. Jetzt nehme ich Candesartan 8 Milligramm, morgens eine ganze und abends eine halbe. Und dann nehme ich auch noch was gegen hohe Harnsäure. Ich hatte schon mal Gichtanfälle in den Füßen. Ja. Das was nehme ich nehmen Sie dagegen? Allopurinol. Allopurinol. Allopurinol 300, eine Tablette morgens. Das nehme ich seit 10 Jahren. Seit wann haben Sie diese Gichterkrankung? Ungefähr 10, 12 Jahre. Ja, da begann das. Und seitdem nehme ich auch jetzt diese Tabletten. Und ich hatte danach noch einmal einen Gichtanfall. Da hatte ich die Tabletten abgesetzt. Aber inzwischen, seitdem ich sie jetzt regelmäßig nehme, habe ich keinen Gichtanfall mehr gehabt. Okay. Wann haben Sie letztes Mal Gichtanfall? Oh, das war so circa 6 Jahre, 7 Jahre. Okay. Diese Beschwerden ähnlich wie Gichtanfall oder gibt es Unterschied? Nee, das ist anders. Beim Gichtanfall, da war das Gelenk, der große Zeh, ganz warm und rot. Ja, das meinte ich so. Das ist jetzt nicht so, das ist ganz anders. Jetzt gibt es keine Schwellung, oder? Nee, und es ist auch nicht warm. Es ist kühl, ja, kühl. Ja, verstehe, genau. Okay. Und haben Sie noch irgendwelche Vorerkrankungen außer Bluthochdruck und Gicht? Zucker. Zucker habe ich noch seit 5 Jahren ungefähr. Da nehme ich auch Tabletten ein. Okay, was nehmen Sie? Metformin. Ja. Metformin 850. Eine Tablette morgens und eine Tablette abends. Okay, gut. Und ist Ihre Blutzuckerwert in Ordnung? Ja, ich gehe schon mehr oder weniger regelmäßig zum Hausarzt, lasse das kontrollieren. Und der war eigentlich zuletzt ganz zufrieden, aber er sagt, ich bin viel zu schwer, ich muss abnehmen. Aber das ist nicht so einfach. Ja, verstehe. Und haben Sie Ihre Blutfettwerte gemessen lassen bei der Kontrolle? Blutfett oder Blutzucker? Beides. Was meinen Blutzucker, Sie? Blutzucker? Sie haben schon gesagt, in Ordnung? Die Blutfette sind auch zu hoch. Da nehme ich auch ein Medikament für ein. Das ist aber schon länger. Das nehme ich fast schon 20 Jahre Medikamente. Zuletzt nehme ich jetzt eins, das vertrage ich gut. Das heißt Rosuvastatin. Ja. Da steht 10 hinter, die Stärke. Da nehme ich eine Tablette. Ja, Rosuvastatin, eine Tablette abends. Ja. Wie viel Milligramm? 10. 10 Milligramm, okay. Gut. Das war's, oder? Das, was ich an Medikamenten nehme und was so an Krankheiten. Okay, gut. Herr Lowenstein. Und Herr Lowenstein, sind Sie vollständig geimpft? Tetanusimpfung habe ich, dann habe ich gegen Corona bin ich 3-mal geimpft bisher. Ja, gut. Sie haben gut gemacht. Ja, der Hausarzt sagt, also die Impfungen sind in Ordnung. Habe mich auch jetzt gegen Grippe impfen lassen. Ja. Okay, gut. Und nehmen Sie irgendwelche Medikamente außer diese Medikamente regelmäßig ein? Nur die ich jetzt Ihnen genannt habe. Die Medikamente, die ich Ihnen genannt habe. Blutdruck und so weiter. Ja. Wurden Sie schon mal operiert, Herr Lowenstein? Ja, als Kind. Da war ich so circa 8 Jahre alt. Da wurde ich am Blinddarm operiert und mit 12 Jahren an den Mandeln. Und vor circa war das 6 Jahren, da war ich also 55, da wurde ich an der Bandscheibe operiert, wegen einem Bandscheibenvorfall. Ja. Bandscheibenvorfall. Wo war das Bandscheibenvorfall? Zervikale oder Lendenwirbelsäule? Erinnern Sie sich daran? Was heißt zervikal? Ich meine im Nackenbereich. Ach so. Nee, das war unten im Rücken, Lendenwirbelsäule. Das war auch links. Okay. Und das waren Schmerzen, die strahlten auch so in den Unterschenkel, in den Fuß ein. Das war manchmal so ähnlich wie jetzt der Schmerz, aber jetzt ist der Schmerz stärker. Ja, verstehe. Okay. Herr Leuchtstein, brauchen Sie? Ja, ich rauche ziemlich lange schon und ziemlich viel. Ich rauche eine Schachtel circa am Tag und Ja. das Ganze jetzt seit 45 Jahren. 45 Jahre. Ja. Ja. Verstehe. Und trinken Sie Alkohol auch? Ja, und ich trinke abends schon zwei Flaschen Bier, so 0,5. Also die trinke ich schon jeden Abend. Meine Frau sagt immer, das Bier ist auch nicht gut für den Zucker und für den Blutdruck. Und Ja, auch für Gichtanfall. auch Ja. nicht, ja. Aber es schmeckt so gut. Ja, das verstehe ich, genau. Okay. Herr Löwenstein, haben Sie irgendwelche Allergie? Nein, ich habe keine Allergien. Ja, Ich super. vertrage alles. Ja, gut. Entschuldigung, Herr Löwenstein. Diese Bandscheibenvorfalloperation, kam es zu irgendwelchen Komplikationen oder war alles in Ordnung bei der OP? Nein, das ist ganz gut verlaufen. Ich habe dann Ja. eine Reha-Maßnahme gemacht und konnte dann auch nach 3, 4 Monaten wieder arbeiten in meinem Beruf. Ja. Dann was machen Sie beruflich? Ich bin Elektriker. Elektriker, okay. Herr Löwenstein, schlafen Sie gut, schlafen Sie ausreichend? Ja, ich schlafe ganz gut. Meine Frau sagt zwar, ich schnarche so laut, aber Schnarchen? schnarchen tue ich, aber irgendwie sagte sie, sollte ich das mal untersuchen lassen, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber ich fühle mich Okay. eigentlich tagsüber ganz gut. Ich fühle mich morgens ausgeruht. Schlaf ganz gut. Haben Sie kein Einnickungen? Müssen Sie Das tagsüber kurze Schlafpause nee. machen, oder? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Entschuldigung, Noch nie. ich konnte Akustik nicht Ich verstanden. brauche Könnten Sie? keinen. Ich kann tagsüber ohne, komme ich ohne Schlaf, ohne Mittagsschlaf aus. Okay, Geht. ohne Nickerchen können Sie. Okay, ja gut. Und haben Sie irgendwelche Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ja, beim Stuhlgang, da ist es manchmal verstopft. Das geht dann nur manchmal alle 2 Tage. Das ist so ein bisschen mühevoll und dann trinke ich etwas Pflaumensaft und Okay. Traubensaft und dann geht das besser. Ja, Ja. aber nehmen Sie keine Medikamente dagegen. Nein, nehme keine Medikamente und Ja, Wasser gut. lassen. Ja, nachts muss ich zweimal Wasser lassen. Ich war schon mal beim Urologen und der sagt, ja, die Prostata ist etwas vergrößert. Und er rät mir auch zu einem Medikament, aber das habe ich noch nicht genommen, weil ich nehme schon so viele Medikamente ein und deswegen will ich das erstmal ohne probieren. Ah ja, verstehe. Zweimal nachts gehen Sie auf die Toilette, ja? Ja. Okay. Okay. Herr Löwenstein, Sie haben schon gesagt, dass Sie verheiratet sind. Ja. Ob ich richtig verstanden habe. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, 2 Kinder, die sind 36 und 34 Jahre alt. Ja, die sind beide auch etwas übergewichtig schon. Ja, verstanden. Mein Arzt sagt, es liegt etwas in der Familie. Aber gut. Die leben aber inzwischen bei uns nicht mehr zu Hause, sondern haben ihre eigenen Familien. Ja, wahrscheinlich kochen Sie auch gern, oder? Herr Lohnstein. Ich koche nicht gerne, aber meine Aber es Frau ist und ich esse gerne. ja, super, das ist gut. Bin ich auch so. Okay. Ah ja, Herr Lohenstein. Und leben Ihre Eltern noch? Ja, der Vater, der ist mit 79 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. Die Mutter lebt noch, die ist 86 jetzt und hat Rheuma und auch etwas Alterszucker. Ja. Verstehe. Dann habe ich noch einen Bruder. Ja. Der ist 2 Jahre älter als ich, also 63 Jahre alt. Der hatte vor 2 Jahren einen Schlaganfall. Ah, ja. Ich habe alle wichtigen Fragen von meiner Seite schon gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder ergänzen? Ja, was kann das sein, dieser Schmerz da im Bein? Das wäre schon etwas Angst. Ja, Herr Löhnstein, natürlich habe ich eine Verdacht, Diagnose, eine Vermutung. Aber zuerst muss ich Sie ausführlich körperlich untersuchen und ein paar Laboruntersuchungen durchführen. Und nachher werde ich ausführlich erklären. Aber ich denke, Sie haben eine Schaufensterkrankheit. Haben Schaufenster. Sie schon mal? Ja, Schaufensterkrankheit. Ein Nachbar mir mal erzählt, der hat gemeint, als ich nicht so gut gehen konnte, sagt er, du hast bestimmt die Schaufensterkrankheit. Also. Ja, das ist wichtig, aber nicht schlimm jetzt. Wir können nach ein paar kleinen Eingriffen dieses Problem lösen. Okay, gut. Dann machen wir jetzt erst die Untersuchung und dann gucken wir. Ja, genau. Sie dürfen jetzt den Platz nehmen im Wartezimmer und werde ich gleich bei Ihnen. Okay, danke. Sehr gerne. Haben Kollegen andere Fragen? Keine. Können wir als das Gespräch anfangen, Mehmet? Ja, wir können versuchen. Ja, okay. Ja. Dann starten wir. Ja. Guten Abend, Herr Oberarzt. Guten Abend. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ich möchte Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Ja, habe ich. Ja, okay, danke. Ein 61-jähriger Patient, Richard Löhnstein, hat sich heute bei uns wegen seit einem Tag bestehende, druckende Schmerzen am linken Wade und linken Hallus vorgestellt. Der Patient berichtet, dass in die Schmerzpunkt kalt und ein bisschen blass. Blass? Wie bitte? Blass. Blass. Ja, blass. Kalt und blass. Und der Patientin berichtete, dass er mehr als 50 Meter nicht laufen könne. Und die Frage nach Parästhesien und Lähmungen wurden verneint. Die Schmerzen liegen bei 8 auf der Schmerzskala und dagegen nehme der Patient Ibuprofen und Paracetamol, aber ihm nicht ganz geholfen. Also Paracetamol und Ibuprofen war bisher ohne Wirkung, ohne ausreichende Wirkung. Ohne Wirkung, ja genau. Und der Patient habe keine Ödem auf der Schmerzpunkt bemerkt. Also. Entschuldigung. Ich hab nichts gesagt. Okay. Der Patient hat keine Schlafprobleme. Manchmal habe er Apnoe, aber die waren nicht so wichtig für ihn. Und manchmal habe er Obstipation und dagegen nehme er kein Medikament. Und, hat der Patient eine Tagesmüdigkeit? Müdigkeit habe ich nicht gefragt, Entschuldigung, aber ich kann nachher wieder erneut fragen. Das haben Sie mich gefragt in der Anamnese, ob ich tagsüber einschlafen würde oder... Ah ja, ja, Entschuldigung, ich habe falsch verstanden, Entschuldigung. Also, ja, er hat kein Problem tagsüber, genau. Und hat der Patient Risikofaktoren? Ja, genau. Er rauche seit 45 Jahren 20 Päckchen und abends trinke er zwei Flaschen Bier. Und er ist adipös. Ja, deswegen hat er Risikofaktoren gegen Schlafapnoe. Und es besteht ein erhebliches kardiovaskuläres Risikoprofil bei den Patienten. Ja, genau. Übergewicht, Nikotinabusus, Hypercholesterinämie, Hyperlipidämie, Hypertonie. Schwere Gefäßrisikofaktor. Ne? Ja. An Vorerkrankungen leidet er an arterieller Hypertonie, dagegen nehme er Candesartan 8 Milligramm morgens und 4 Milligramm abends. Ja. Und er leidet auch an Gichtanfall, dagegen nehme er Allopurinol. Seit 10 bis 12 Jahren und leider an einer Diabetes mellitus Typ 2, dagegen nehme er Metformin 850 Milligramm morgens und abends und gegen Hyperlipidämie nehme er Rosuvastatin 10 Milligramm abends seit 20 Jahren. Die geklagten Beschwerden von den Patienten, die ihn jetzt akut in die Aufnahmeambulanz führen, wie lange hat der Patient diesbezüglich schon Beschwerden geäußert? Bezüglich dieser Beschwerden? Ja, er hat gesagt, seit ein paar Wochen diese Beschwerden habe. Ja, seit ein paar Wochen hat er eine Limitierung der freien Gehstrecke. Ja. Genau. Okay. Auf zuletzt 50, 30 bis 50 Meter und jetzt seit gestern eben einen schweren Ruheschmerz. Gut. Gibt es familiäre Risikofaktoren? Entschuldigung, könnten Sie wiederholen? Familiäre Risikofaktoren? Ja, habe auch familiäre Risikofaktoren. Seine Mutter habe Diabetes mellitus und sein Vater ist an Myokardinfarkt verstorben und sein Bruder habe Schlaganfall. Die sind auch Risikofaktoren für diesen Patienten. Und sein Bruder hatte vor 2 Jahren einen apoplektischen Insult. Ja, genau. Ja? Okay. Gut, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Bevor ich meine Verdachtsdiagnose sage, zusätzlich würde ich noch etwas sagen. Der Patient habe Nykturie, deswegen war er bei ihrem Hausarzt gewesen und sein Hausarzt hat gesagt, es kann eine Prostatavergrößerung sein. Dagegen ein Medikament verschrieben, aber der Patient wollte nicht einnehmen. Okay. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine PAVK, periphere arterielle Verschlusskrankheit. Ja. Als Differentialdiagnose kommen TVT, kann auch sein. Er wurde vor 6 Jahren wegen Diskusprolapsus operiert. Und deswegen kann es eine Komplikation von dieser Bandscheibenvorfall okay. sein. Und diese Bandscheibenoperation, wissen Sie, in welchem Segment die stattfand oder auf welcher Seite? Lendenwirbelsäule, hat der Patient gesagt, aber ich weiß nicht genau, welche. Auch die linke Seite. Auch die linke Seite. Gut. Ja. Also der Verdacht auf eine bei dem klinischen Bild Claudicatio intermittens, jetzt ja, genau. Verdacht auf einen Verschluss eines Gefäßes lässt schon an eine PAVK denken. Differentialdiagnose, gnostisch vielleicht eine nicht ganz typische Radikulitis, muss man in Betracht ziehen. Und die Voroperation haben Sie erwähnt, auch die kann eine Rolle spielen, aber im Augenblick spricht doch eher alles bei dem Risikoprofil des Patienten. Und er hat ja ein metabolisches Syndrom, klassischer Art, Hypertonie, Zucker, Hyperlipidämie, ja. Cholesterinämie, Hyperurikämie, Adipositas, Nikotinabusus, es kommen eigentlich alle Risikofaktoren. Alle Risikofaktoren, wie im Buch. Das spricht schon doch in einem hohen Maße für eine Gefäßerkrankung. Und da müssen wir dementsprechend eine Diagnostik machen. Und die körperliche Untersuchung, denke ich, wird das auch schon weitgehend erhärten, diese Verdachtsdiagnose. Gut. Ja. Okay, ja. Ich finde, das haben Sie sehr systematisch in der Anamnese erhoben und haben sich auch nicht durch meine Gegen- oder Zwischenfragen aus der Ruhe bringen lassen. Versuchen Sie, möglichst viele, Sie haben das gemacht, aber möglichst viele Patientenbegriffe in die Fachsprache zu überführen. Ja. Der Bruder hatte einen Schlaganfall, ja, das ist richtig, aber sollte es vielleicht ein Apoplex sein bei der Schilderung beim Oberarzt, na, dass Sie da bitte dran denken. Ja. Und im Anfang haben Sie auch, wie das viele machen, ich würde es wahrscheinlich auch machen, gern die Hand vor den Mund genommen, an den Mund. Nachher haben Sie das überhaupt nicht mehr gemacht, jetzt gerade eben auch wieder, aber das ist ja nicht schlimm, nur dran denken, möglichst nicht die Hand, den Mund verbergen, weil das ist dann von der Sprache her schwieriger, einfach das vielleicht zu verstehen. Aber ich sehe, übermorgen, wenn Sie die Prüfung haben, bin ich sehr optimistisch, dass Sie diese Prüfung in Stuttgart gut überstehen. Ja, vielen Dank. Ich hatte Schwierigkeiten wegen meiner Verbindung. Das war ein Nachteil für mich jetzt. Ja, also Sie konnten mich schlecht verstehen? Ja, wegen meiner Verbindung ein paar Mal konnte ich nicht gut verstehen, aber das habe ich schon geschafft. Frage, ob es an meiner Verbindung hier liegt. Da müsste ich den Moderator fragen.